Erst am 10. Tag des 10. Monats im 9. Jahr sprach der Herr erneut zu mir. Zweiter, er sagte, Menschensohn, schreibe das heutige Datum auf, denn genau heute beginnt der König von Babylon seinen Angriff auf Jerusalem. Dritter, erzähle diesem ungehorsamen Volk ein Gleichnis und sage ihnen, dass sie einen Kochtopf mit Wasser auf das Feuer stellen sollen. Vierter, sie sollen die besten Fleischstücke und Knochen hineinlegen, damit der Topf ganz gefüllt ist. Fünfter, wähle die besten Tiere aus der Herde aus und lege genug Holz unter den Topf, damit das Fleisch und die Knochen kräftig kochen. Sechster, der Herr sagt, wehe der Stadt, die voller Gewalt ist, denn sie gleicht einem rostigen Topf, den man Stück für Stück leert, ohne eine Auswahl zu treffen. Sieben. Das Blut, das sie vergossen hat, liegt offen auf den Felsen, weil sie es nicht mit Erde bedeckt hat, um es zu verbergen. Achter, damit mein Zorn kommt und ich mich rächen kann, habe ich dieses Blut offen liegen lassen, so dass jeder es sehen kann. Neunter, deshalb sagt Gott, der Herr, wehe der gewalttätigen Stadt, denn ich selbst werde jetzt ein großes Feuer für sie vorbereiten. Zehnter, legt viel Holz nach und zündet das Feuer an, damit das Fleisch gar wird und sogar die Knochen verbrennen. Elfter, danach soll der leere Topf auf den glühenden Kohlen stehen bleiben, damit das Metall heiß wird und der Schmutz darin endlich verschwindet. Zwölfter, obwohl man sich sehr bemüht hat, blieb der dicke Rost im Topf, weil die Unreinheit der Stadt einfach zu groß war. 13. Weil du trotz meiner Versuche unrein geblieben bist, wirst du erst wieder sauber, wenn mein Zorn sich beruhigt hat. 14. Ich, der Herr, habe es gesagt und ich werde es auch tun, ohne Mitleid zu zeigen, denn du wirst nach deinem Verhalten beurteilt werden, sagt der Herr. 15. Danach sprach der Herr wieder zu mir und gab mir eine neue Botschaft. 16. Er sagte, Menschensohn, ich werde dir durch eine Krankheit das Liebste nehmen, was du hast, aber du darfst weder klagen noch weinen. 17. Du sollst nur leise seufzen und keine Trauerfeier halten, sondern deinen Turban und deine Sandalen ganz normal tragen. 18. Am Morgen sprach ich noch zum Volk, aber am Abend starb meine Frau, und am nächsten Tag tat ich genau das, was Gott mir befohlen hatte. 19. Da fragten mich die Leute, was mein seltsames Verhalten für eine Bedeutung für sie habe. 20. Ich antwortete ihnen, dass der Herr mir eine wichtige Nachricht für sie gegeben habe. 21. Gott sagte, ich werde mein Heiligtum, auf das ihr so stolz seid, zerstören, und eure Kinder, die dort geblieben sind, werden im Krieg sterben. 22. Dann werdet ihr genauso handeln wie ich, indem ihr euer Gesicht nicht verhüllt und kein Trauerbrot esst. 23. Ihr werdet eure Turbane und Sandalen anbehalten und nicht weinen, sondern wegen eurer Sünden verzweifeln und nur noch leise stöhnen. 24. Hesekiel ist ein Zeichen für sie, denn wenn diese Katastrophe eintritt, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. 25. Gott sagte zu mir, Menschensohn, an dem Tag, an dem ich ihnen ihren Schutz, ihre Freude und ihre Kinder wegnehme, wird etwas geschehen. 26. An jenem Tag wird ein Flüchtling zu dir kommen, damit er dir persönlich von der Zerstörung der Stadt berichtet. 27. In diesem Moment wirst du widersprechen können, um den Menschen als Zeichen zu dienen, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin.